In einem kleinen, verschlafenen Dorf lebte ein Pfarrer, der für seine extrovertierte und manchmal etwas unkonventionelle Art bekannt war. Pfarrer Heinrich war ein Mann, der das Leben in vollen Zügen genoss und keine Gelegenheit ausließ, sich selbst eine Freude zu bereiten. Eines sonnigen Nachmittags, als die Kirche leer und still war, beschloss Pfarrer Heinrich, eine kleine Pause einzulegen. Er hatte sich gerade eine frische Gurke aus dem Gemüsegarten geholt, als ihm eine verführerische Idee kam. Mit einem verschmitzten Lächeln ging er in sein kleines Büro, schloss die Tür und begann sich langsam auszuziehen. Er legte sich auf den Teppich, die Gurke griffbereit neben sich. Mit geschlossenen Augen und einem tiefen Atemzug führte er die Gurke langsam in sein intimstes Gebiet. Ein Schauer der Lust durchfuhr seinen Körper, als er die kühle, glatte Oberfläche spürte. Er stöhnte laut auf, ein langgezogener, ekstatischer Laut, der durch den Raum hallte. Ah, ist das geil? Die Gurke bewegte sich langsam vor und zurück, während Pfarrer Heinrich sich in seinem Lustgefühl verlor. Seine Hände krallten sich in den Teppich, sein Körper bebte vor Verlangen. Die Welt um ihn herum verschwand und alles, was zählte, war das intensive Gefühl, das ihn durchströmte. Nach einigen Minuten intensiver Ekstase zog Pfarrer Heinrich die Gurke langsam heraus. Ein letztes Stöhnen entwich seinen Lippen. Das war gay. Mit einem zufriedenen Lächeln stand er auf, richtete seine Kleidung und kehrte in die Kirche zurück. Bereit, seine Pflichten mit einem Lächeln und einem Geheimnis fortzusetzen, das nur er